Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Die Woche 37 2011 ist angesagt und ja, die Woche war auch wieder ziemlich turbulent. In letzter Zeit geht es ja richtig rund, von wegen Sommerloch, ja. Da geht es erst richtig ab. Die Trolle kommen so raus aus ihren Löchern, ja, unglaublich. Ich dachte immer, die sollten bei Sonnenlicht gar nicht rauskommen, ja, schon erstarren sie zu Stein. Manche werden das wahrscheinlich auch tun, aber das ist gar nicht das Thema. Nein, es ist diesmal nicht das Thema, dass sich Apple wieder erneut lächerlich gemacht hat und jetzt sogar behauptet, ja, sie hätten Anspruch auf Android. Also gut, nee, das war mir dann wirklich zu dumm. Also auf das Niveau, da begebe selbst ich mich da nicht mehr. Und deswegen lassen wir das Thema einfach aus und gehen stattdessen zu dem Thema, das die Tech-Welt ja so ein bisschen bewegt hat. Mike Arrington ist gefeuert worden bei TechCrunch und das hat die Technikwelt so ein bisschen mit gespaltenem Echo aufgenommen. Ich sag gut, ein Glück, endlich ist dieser Arrington weg von TechCrunch. Jetzt muss auch noch MG Siegler gefeuert werden, ja. Dieser komische Kater ist schon gegangen, freiwillig, weil er halt sein Mentor und ja Busenfreund, sag ich mal, Arrington halt unterstützen will. Gut, sehr schön. Bitte MG Siegler, bitte mach das auch. Ja, oder bitte Arianna Huffington, werf MG Siegler auch raus. Dann ist nämlich TechCrunch wieder eine seriöse Plattform. Ich weiß nicht, ob das jemals war, weil ich jetzt gesagt habe, wieder. Aber sie könnte es jedenfalls sein. MG Siegler hat ja in einem Post, dieser K hat ja in einem Post, in seinem letzten Post dort geschrieben, dass immerhin war ja diese Fuck You Attitude, ja, O-Ton, das, was TechCrunch ausgemacht hat. Ja, ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Es wurde viel getrollt von den Autoren bei TechCrunch und Arrington, der Google- und Android-Hasser, zusammen mit MG Siegler, die sich da gegenseitig jedes Mal überbieten im Anti-Google, Anti-Android Gefasel. Die haben sich da nichts geschenkt. Und ich weiß nicht, ob das so gut, so positiv Werbung ist. Also einer ist jetzt weg und ja, der nächste sollte dann hoffentlich bald folgen. Und dann werde ich auch TechCrunch mal tatsächlich als seriöse Newsquelle öfters lesen. Ja. Und bis jetzt ist mir das einfach zu doof. Ich habe keine Lust, in jedem Beitrag irgendwo hier Siegler's Apple Lobhymnen zu lesen oder eben die Hetztiraden von Arrington und Siegler. Nein, da habe ich keine Lust drauf. Arrington auch deswegen das Ganze, weil ja, er hat einen Fonds eingerichtet, den sogenannten Crunch Fund, und da werden dann Tech-Unternehmen damit, ja, sag ich mal, gesponsert, es wird geholfen, ja. Und das ist schon sehr, sehr skurril für eine Tech-News-Seite. Ja. Sprich, dann wird halt vermutet, dass was auch schon vorher in den Raum gestellt worden ist, dass eben Arrington den Firmen, die eben dort investieren in diesen Fonds beispielsweise, dann eben ja besser wegkommen auf TechCrunch. Und mich würde es nicht wundern, anscheinend hat Google nichts bezahlt und war eben und ist eben Eric nicht in den Hintern gekrochen. Und deswegen sind die da in Ungnade gefallen, offenbar. Ja, was noch was Apple gemacht hat, die müssen das wahrscheinlich nicht. Ja, Apple, ja, das ist was anderes. Auf jeden Fall, Arianna Huffington von ihr ging das aus. AOL hat ja TechCrunch übernommen. Und deswegen liegen dann letztendlich, oder liegt das letzte Wort eben dann bei AOL. Und da kann eben Armstrong auch nicht mehr viel tun, wenn die Arianna Huffington eben gegen Arrington ist. Sehr, sehr gut, danke. Ja, man kann über Arianna Huffington und die Huffington Post denken, was man will, die ja auch damit dann drin verstrickt ist. Aber der Schritt ist gut und wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwann mal TechCrunch dann auch lesen kann, ohne dass ich vermute in jedem Artikel eben Lug, Betrug und ja, wie soll ich das ausdrücken? Und weniger ja, Hetztiraden und etwas neutraler Berichterstattung zu vermuten. Ja? Also ohne Lug und Betrug zu vermuten und dafür eben unabhängige Berichterstattung. Ja, jetzt sagt ihr wahrscheinlich, oh, der Rio hier, wer ist denn hier denn voreingenommen? Wer berichtet hier alles andere als unabhängig? Ja, genau, das stimmt, weil ich bin auch kein unabhängiges, oder ich möchte, oder ich bin kein Tech-Blog, ich bin keine große internationale Tech-News-Seite. Ich habe alles, was ich tue, sind meine privaten Ansichten, meine privaten Podcasts und meine, ja, sag ich mal, Passionen, die ich eben dann kundtun will. Ja, und oder vielleicht auch Leute helfen, wie zum Beispiel beim Ancast zusammen mit dem Mo, dass wir da eben den Leuten bei Android helfen. Ja, ich habe kein Apple-Podcast oder kein iPhone-Podcast, nein, das ist ein Android-Podcast und klar, logisch. Und genauso hier diese Rios-Wochensicht, wie der Name schon sagt, Rios-Wochensicht, nicht die unabhängige Berichterstattung. Also das ist dann doch schon ein Unterschied, also muss man natürlich auch sehen, dass TechCrunch das größte Tech-Blog ist, wenn man so will, auf diesem Planeten und da kann man das natürlich in keiner Weise vergleichen mit einem privaten Blog. Ja, oder im privaten Podcast, wie das eben jetzt hier ist. Die haben schon einen gewissen Anspruch. Also wenn ich in einer, zum Beispiel in so einer Redaktion arbeiten würde, dann würde ich auch jeden Artikel zweimal durchlesen und ganz genau schauen, dass ich möglichst neutral bleibe, damit ich hier nicht den einen oder anderen bevor- oder benachteilige, denn schließlich muss man da Seriosität auch wahren. Ja. Und wenn TechCrunch dann eben nur ein Haufen angesammelter privater Beiträge von den Autoren ist, dann ist das ein ganz großer Müll, ja. Und dann ist es auch gefährlich, muss ich sagen, denn hier wird unter einem, ja, sage ich mal, unter einer Marke schon fast TechCrunch dann private Meinungen vertreten und das ist natürlich auch sehr, sehr schlecht für Firmen. Und deswegen hat ja auch Arrington mal in Europa eine ganze Riege von Startups gegen sich aufgebracht, indem er aufs übelste europäische Startups beschimpft hat. Ich sage natürlich auch, dass hier europäische Firmen doch einiges noch lernen müssen, aber das war dann doch schon ein bisschen zu viel, selbst für mich, der ich immer über die deutschen Anführungszeichen und europäischen Methoden da hätte, aber das war dann doch ein bisschen zu viel, vor allem weil eben dann die Existenzgrundlage durch einen Artikel auf TechCrunch durchaus abhängig ist. Ja, und da muss man schon aufpassen, was man sagt, da hat man eben auch eine gewisse Verantwortung, das ist eben das typische Arrington und Ziegler, verantwortungslos und das ist ein Journalismus, den braucht man wirklich nicht, das ist eigentlich gar kein Journalismus, so ganz klar sagen. Ja, Armstrong habe ich schon angesprochen, Tim Armstrong, ich habe Time Armstrong geschrieben, Tim Armstrong, AOL, der will mit Yahoo irgendwie zusammenkommen. Ja, das hat er jetzt gestern noch bekannt gegeben. Zwei, ja, sage ich mal, ein bisschen wankende Internetriesen AOL war ja mal einer der größten Internetzugangsprovider der Welt. Und Yahoo war auch, oder ja, noch muss man sagen, war auch eine der interessantesten Suchmaschinen. In einigen Teilen der Welt ist es immer noch, also in den USA ist Yahoo immer noch ziemlich weit verbreitet, muss man auch sagen. Dennoch hat es überhaupt nicht mehr den großen Stellenwert wie früher mal. Yahoo hat auch sehr, sehr stark nachgelassen bei Diensten. Ich weiß nicht, wo da das Problem war. Die haben sehr viele Dienste aus dem Boden gestampft, wie Google auch gemacht hat, nur haben dann eben kaum geschafft, bei einem Dienst mal zu Potte zu kommen, außer Flickr. Flickr ist, sage ich mal, das Standbein für Yahoo. Ohne Flickr wäre es schon mit Yahoo, sage ich knallhart, längst vorbei. Das kann man ganz klar sehen. Es ist der einzige interessante Dienst von Yahoo, den es eigentlich noch gibt. Alles andere dümpelt so vor sich hin. Die Suche, naja, wird immer weniger genutzt. Die Dienste wie Mail wird immer weniger genutzt und so weiter und so weiter. Chat, nutzt eigentlich überhaupt noch jemand Yahoo-Chat? Ja, vielleicht noch ein paar. Ich will ja niemand Unrecht tun, aber das sind alles eben Sachen, die sind vorbei, ja. Und da hat Yahoo auch selbst sich ins Abseits geschossen. Teilweise, woran es liegt, ich kann es nicht sagen. Eigentlich hatte ich immer das Gefühl, die Dienste waren dort gut aufgehoben bei Yahoo. Ich war auch langjähriger Yahoo-Benutzer, aber irgendwie es war auf einmal, es war einfach nicht mehr zeitgemäß und das, was die Konkurrenz dann eben geboten hat, ist auch heutzutage also wirklich sehr, sehr weit entfernt in der Qualität her, also im positiven Sinne, als das, was Yahoo zu bieten hat. Und dann hat Yahoo auch angefangen, einige Dienste einzustellen, was eben auch dann dieses Gesamtbild von wegen, man könnte eben alles bei Yahoo machen, dann doch getrübt hat. Ja. Gut, aber AOL jetzt zusammen mit Yahoo, was könnten die reißen? Gut, ich meine, beide haben Know-how. Böse Zungen behaupten, die haben Know-how in dem Thema, wie macht man alles kaputt, was man in die Finger kriegt. Aber das kann ich so nicht sagen. AOL hat durchaus seine Stärken. Und wenn die sich schon ein bisschen besinnen würden auf Richtung Community, dann könnten die auch was ganz groß reißen. Ja? AOL hat die Mittel, AOL hat die Plattform, die Infrastruktur, das ist keine kleine Klitsch, die haben riesige Möglichkeiten, nur die müssen sie nutzen und eben für die richtigen Projekte die Ressourcen zusammenziehen und eben zum Beispiel sich eben stärker community-orientiert präsentieren. Was hätte AOL zum Beispiel mit dem AIM machen können, mit dem AOL Instant Messenger? Was wäre da möglich gewesen? Ha, aber nein, sie lassen halt alles so vor sich hintümpeln und das ist eben das Problem. Die richtigen Dienste werden so einfach so laufen gelassen. Das Portal, das AOL-Portal, es könnte eins der wichtigsten Portale überhaupt werden mit den News-Seiten und so weiter, mit den verschiedenen Diensten. Aber es wird alles nicht richtig präsentiert, es wird alles schlecht präsentiert, nicht prominent platziert und somit geht das alles unter und wird auch eben nicht richtig dann von AOL auch weiter im Auge behalten. Ähnliches Problem hat eben aber auch Yahoo. Und deswegen kann man nicht sagen, die zwei würden sich ergänzen. Ja, und das ist die Frage, ob jetzt, wenn diese zwei zusammenkommen, ob die dann was machen können, was ändern können oder nicht. Ausschließen will ich es nicht. Ich finde es auf jeden Fall die Möglichkeiten, die bei so einem Zusammenschluss dann vorhanden wären, die wären riesig groß. Nur es müssten ein paar Leute vielleicht von außen dazukommen, die sagen, hier so wird das nicht weitergemacht, jetzt müssen wir was anders machen, wir krempeln das Ganze um, zack, müssen mit der Faust auf den Tisch hauen, ja, und sagen hier, das und das, so wird das gemacht. Viele Leute wissen ja nicht mal, dass zum Beispiel ein Gadget, das größte Gadget-Block der Welt, dass das auch AOL gehört, ja. Und ja, was soll man dazu sagen? Sowas darf eigentlich nicht sein. Ja, und naja, Gut, aber wie gesagt, AOL vielleicht mehr community-orientiert, ja, ein bisschen sowas über Creative Commons License freigeben, ja. Ein Gadget könnte ich mir vorstellen, über Creative Commons License freigeben und verlinken lassen, AOL-Dienste mit einflechten und schon hat man eine große Kulisse, wo die Leute dann auch wissen, was abgeht. Na, ist nicht ganz so einfach, klar. Schon wäre ich vielleicht CEO von AOL oder Yahoo oder beides zusammen. Ja. Aber trotzdem, ich denke, wir könnten was machen, aber sie brauchen Hilfe von außen. Die zwei zusammen, ach, dann würden sie eben zusammen untergehen. Langfristig gesehen. Ja, Diaspora, weil man gerade von Untergehen redet, Diaspora immer noch im Alpha-Betrieb. Ja, sollte der Facebook-Killer sein, lange bevor Google Plus gestartet ist, war Diaspora schon vorhanden. Aber ja, kaum jemand hat es gekannt, obwohl die Tech-Blogs großartig darüber berichtet haben. Ja, keine Ahnung wieso. Vielleicht hat es auch was mit der Domain zu tun. Wenn man nämlich diaspora.com eingibt, dann kommt man nämlich nicht zu diesem Dienst und man muss join.diaspora.com eingeben. Ja. Da war wohl einer schneller und ja, gut. Möglicherweise, wie gesagt, liegt es daran. Vielleicht aber auch, weil er schon seit ewigen Zeiten in der Alpha ist. Der Dienst muss jetzt vorangebracht werden, muss gestartet werden. Ich sag's ja nur ungern, aber ich glaube, Diaspora hat kaum noch eine Chance, hier Fuß zu fassen. Das, was Identica bei Twitter oder für Twitter ist, ist dann eben Diaspora für Facebook ein Konkurrent, der ja quasi nicht existent ist. Ja, das ist einfach ja sehr schade. Identica habe ich ja auch schon gesagt, Dienst ist mittlerweile auch nach wie vor, also ist nach wie vor aktiv, aber man sieht es, die Unterstützung, die API wird einfach nicht mehr groß gewartet. Andere Firmen kümmern sich nicht drum, Twitter-Feed funktioniert nicht mehr bei Identica und so weiter. Diaspora befindet sich auf dem besten Weg, dasselbe Schicksal zu erleiden. Aber die haben sich gemeldet und haben jetzt gesagt, dass sie, also der Dienst Diaspora für Google das große Vorbild war bei den Google Plus Circles. Und ja, ich würde fast sagen, maßen sich also eben an zu sagen, dass die Google Circles quasi eine Erfindung von Diaspora ist. Gleichzeitig haben die das Design noch etwas überarbeitet. Jetzt sieht quasi Diaspora, wenn man in seinen Stream geht, genauso aus wie Google Plus. Ja, nur dass eben jetzt diese Circles heißen eben Aspects, ja, und so weiter. Aber ich habe da einen Artikel verlinkt, wo auch Screenshots von beiden Diensten, Google Plus und Diaspora, zu sehen sind. Gut, also jetzt wird eben zurückgeschossen, ja. Diaspora schießt da mit einem ähnlichen Design zurück und behauptet eben, Google Plus Circles wären nichts anderes als diese Aspects. Gut, wieder mal ein Grabenkrieg, der da ausgefochtet wird. Was ich halt wieder für militärische Begriffe habe. Es muss an der Mütze hier liegen, ja. Also ich weiß auch nicht. Naja. Gut. In Japan, um mal zu etwas ganz anderem jetzt zu kommen. Irgendwie springe ich heute wieder von A nach B und ja. Also ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, in Japan wird Nahrung nun endlich nach Strahlung überprüft. Das wurde die ganze Zeit offenbar nur sehr, sehr, sehr schlecht getan, was äußerst erstaunlich ist. Die Verbraucher sind sehr beunruhigt und kaufen vor allem eben aus den nördlichen Regionen nichts mehr oder kaum noch etwas. Damit das eben jetzt ein bisschen differenziert wird, werden also jetzt Lebensmittel kontinuierlich überprüft und die Werte öffentlich im Internet publik gemacht. Ein richtiger Schritt, wie ich finde, denn das ist sehr, sehr notwendig. Was heißt nach der, we immer noch, während der andauernden Nuklearkatastrophe in Fukushima sind sehr, sehr viele Lebensmittel verseucht. Ganze Landstriche sind nicht mehr geeignet, um Lebensmittel anzubauen, auch unbewohnbar geworden. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass hier so etwas öffentlich gemacht wird und auch unabhängig dann überprüft wird, diese Lebensmittel. Ja, übrigens ganz, ganz aktuell, ich habe auch noch keine weiteren Informationen. Vor ein paar Stunden kam eine Meldung übrigens rein, dass in Frankreich in einem AKW eine Explosion stattgefunden hat und die Behörden warnen jetzt bereits vor dem Austritt aus dem Austritt radioaktiver Teilchen und hört sich gar nicht gut an. Das ist ein stillgelegtes AKW, auf dessen Gelände das passiert ist. Und offenbar wird dies aber umgerüstet zu einer Brennelemente-Fabrik. Und ja, dort hat es offenbar in einem Ofen eine Explosion gegeben. Inwiefern da jetzt oder wie viel Strahlung da jetzt ausgetreten ist oder ob Strahlung ausgetreten ist, kann man jetzt noch nicht genau sagen, aber die Meldungen der Behörden hören sich schon mal nicht sehr, sehr gut an. Der Ofen selbst ist offenbar da nicht das Problem, weil es wohl ein Ofen ist, in dem schwach radioaktive Stoffe verbrannt wurden. Nur durch diese Explosion scheint eventuell auch andere Bereiche dieses AKWs in Mitleidenschaft gezogen zu sein. Und so eine Warnung gibt eine offizielle Stelle eigentlich selten raus. Gut, also ja, so viel zur wöchentlichen Panik, ja, über die oder durch die nukleare Nutzung. Ja. Riesenmist, Leute. Aber naja, gut. Muss wohl erst was hier passieren, bevor man das kapiert richtig. Und ja, also hier ist dann, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos über solche Meldungen, ja, aber hier ist dann noch was anderes passiert, könnte man auch mit einem GAU beschreiben, ja, allerdings auf einem ganz anderen Gebiet, so jetzt springe ich wieder zurück zu A bis B, ja. Amazon streicht die Kaufmöglichkeit in der iOS-App. Das, was schon die New York Times gemacht hat, macht jetzt auch Amazon im großen Stil. Apple verprellt hier seine Content-Anbieter durch fantastische Vorgaben im App Store. Ich muss es gar nicht im Weiten ausführen, das ist im Internet schon deutlich besprochen worden. Hintergrund sind eben diese Reglementierung. Apple will 30%. Aber natürlich ist es nicht möglich, bei E-Book-Verkäufen einem Zwischenhändler wie Apple für die reine Benutzung der Plattform im Content haben die nichts zu tun, dann 30% von dem Content-Kauf zu geben. Und das macht jetzt Amazon auch nicht. Die New York Times, wie gesagt, hat es schon wahrgemacht und den Vertrieb eingestellt über iOS. Und jetzt passiert das eben auch von Amazon. Nach wie vor gibt es die App, allerdings man kann eben nicht mehr in dieser iOS-App kaufen. Man muss jetzt über die Web-Oberfläche gehen und wenn man dort was dann bei Amazon kauft, ein E-Book, dann erscheint das natürlich auch in der Kindle-App und man kann es nach wie vor ganz normal lesen. Ein richtiger Schritt, ich würde mich da auch nicht so verkohlen lassen von einem letztlich einem normalen Zwischenhändler, sondern eine Pauschalgebühr verlangen zur Nutzung der Plattform, aber nicht eine Beteiligung an dem Content. Das ist ja unglaublich. Ja. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was das effektiv dann in der Realität bedeutet. Ja. Und dass das nicht geht, ist ja klar bei den Margen, die bei digitalen Content herrschen, nochmal 30% abdrücken für einen Zwischenhändler. Das geht nicht. Ja. Also das ist vollkommen blödsinnig immer wieder. Ja. Amazon hat auch gleich was anderes noch nicht angekündigt, aber wohl was anderes im Petto. Laut einigen Experten will Amazon angeblich jetzt auch E-Books verleihen. Ja? Also so ein E-Book-Verleih wollen die machen. Wer jetzt sagt, oh, niemals, es gibt ja, es gibt's ja gar nicht. So, niemals würde ich nicht sagen. In Deutschland gibt es ja schon bereits Projekte, die das tun, nämlich die Bibliotheken. Ja? So hat zum Beispiel onleihe.net den Betrieb aufgenommen und es gibt schon etliche E-Books zum Leihen. Ja? Im Gegensatz zu Amazon ist das bei den Büchereien ja auch kostenlos, das Leihen des E-Books. Ja? So. Und natürlich wird Amazon dann Geld dafür haben. Allerdings ist auch eine Flatrate eben in diesem ja, in dieser Diskussion darüber genannt worden. Offenbar plant Amazon einen pauschalen Zugang und das wäre ja eigentlich so richtig schon fast wie eine Bibliothek. Inwiefern das dann mit den Preisen sich messen kann, ja, ist das anders. Und zum Beispiel eben eine Bibliothek zahlt man 18 bis 20 € Mitgliedsbeitrag im Jahr allerdings, ja, und kann dann eben alle Bücher leihen, die in der Bücherei sind. Das sind bei einer guten Bücherei alle aktuellen Titel, die so erscheinen, ja, fast alle. Und eben bei den E-Books, gut, da sind die jetzt noch nicht so weit, allerdings sind schon auch Bestseller zu erhalten als E-Book zum Leihen. Und das ist schon mal ein ganz guter Fortschritt. Ja. Warum ist das gut? Warum ist es richtig? Warum ist es nicht schlimm? Warum ist es kein Weltuntergang? Klar, Bücher leihen kann man sich schon seit Jahrzehnten. Kostenlos in den Büchereien. Kostenlos heißt, man zahlt höchstens eine jährliche Gebühr. Dafür kann man dann eben unbegrenzt viele Bücher ausleihen. Kostenlos. Und die Autoren leben immer noch trotzdem, dass man Bücher in Büchereien kostenlos ausleihen kann. Unglaublich, ja. Wie machen die das nur? Dementsprechend ist es nur ein logischer Schritt in der digitalen Welt. Ja, Büchereien werden, also gedruckte Bücher werden halt in der Zukunft immer weiter ihre Bedeutung verlieren. Und dann ist es nur normal und richtig, dass der Schritt eben auch dazu hingeht, dass man E-Books kostenlos leihen kann. Ganz klar. Sonst wird es eben hier wieder den Menschen etwas weggenommen, wenn es zum Beispiel nicht möglich ist, E-Books zu verleihen, aber der Trend eben immer weiter zu E-Books geht und die gedruckten Bücher immer weiter in den Hintergrund drängt, dann bedeutet das im Endeffekt, dass eben die Leute nicht mehr die Bücher lesen können. Kostenlos. Und ich muss ganz klar sagen, man muss froh sein, dass die Leute überhaupt noch lesen. Ja, Bücher. Egal ob jetzt gedruckt oder elektronisch. Und von daher ist es auch ein kultureller Auftrag und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass es eben diese Möglichkeit erhalten bleibt, dass man eben auch kostenlos Bücher ausleihen kann zum Lesen. Ja. Gut, ich möchte jetzt gar nicht weiter, ich habe schon so oft gemacht mit dem DRM-Krams da drauf herumreiten. Da muss man sich was einfallen lassen, ganz klar. Aber es muss auch weiterhin Bücher kostenlos zum Ausleihen geben. Das ist sicher, das steht fest, das muss sein. Ansonsten werden die Leute eben nicht die Bücher kaufen, sondern entweder die Bücher gar nicht lesen, fertig. Das kann man sich ja vorstellen, was das dann über oder was das für Auswirkungen hat, eventuell auf die auf den allgemeinen Bildungszustand der Deutschen bzw. der Europäer. Und die andere Möglichkeit ist, dass die Leute das lesen und zwar sich das illegal aus dem Netz ziehen als kostenlose Version. Denn es werden nicht viele Leute, selbst wenn es keine Bücher gibt mehr kostenlos, werden die Leute das nur in den seltensten Fällen dann kaufen. Ja. Es ist einfach ein Trugschluss, davon auszugehen, wenn man etwas nicht kostenlos leihen kann, legal, oder wenn man etwas nicht kostenlos beschaffen kann, illegal, dass man dann dafür etwas zahlt. Nein, das stimmt nicht. So. Das ist schon öfters bewiesen worden. Das haben schon so viele Studien bewiesen, auch Studien, die übrigens genau von dieser Content-Industrie in Auftrag gegeben wurden. Auch wenn das immer wieder dementiert wird, mit lächerlichen Aussagen, ja, die so leicht zu durchschauen sind. Ja, also, naja, gut. Ja, auf jeden Fall, Online-Netz hat eben schon kostenlose E-Books im Verleih, legal, offizielle Büchereien machen das. Und Amazon möglicherweise vor dem Start eines E-Book-Verleihs. Ich würde mich ehrlich gesagt freuen, weil bei den althergebrachten Büchereien mit den Titeln, das sind einfach noch zu wenige. Das dauert mir alles zu lang, muss ich ganz klar sagen. Und man weiß, Amazon würde da ziemlich Wind mit reinbringen. Ob die Content-Industrie das zulassen wird, das steht auf einem anderen Blatt. Da hat Amazon doch noch sehr viel zu kämpfen. Wahrscheinlich noch mehr, als es die Büchereien übrigens bei uns zu tun haben. Ja, also auch um Kulturgut muss gekämpft werden. Unglaublich. So gierig ist die Content-Industrie schon. Da kann man echt, naja, ich sag's jetzt nicht. Tja, was bei dem Ganzen fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Und deswegen komme ich auch zum Ende jetzt der Rios-Wochensicht. Und so verrückt das ist, ich habe noch einen Link dran gesetzt. Das ist so beschreibend, ja. Ein Hund, der miaut. Naja, wie gesagt, so beschreibt eben fast die ganzen Themen hier im Podcast, ja. Und naja, schaut euch das Video an, ist ganz lustig, ich habe mich hier kaputt gelacht, aber ja, wie gesagt, es ist so richtig, steht das als Symbol, ein Hund, der miaut. Ja. Naja. So, und damit kommen wir auch zum Ende der Rios Wochensicht. Ich hoffe, euch haben die Themen heute wieder gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet bei der Rios Wochensicht. Rios Wochensicht wird immer 15 Uhr live übertragen auf newstream.tv, wollte ich auch mal gesagt haben. Da könnt ihr auch gerne mit interagieren. Ja? Chattet mich an, schreibt mir auch während der Sendung und ich fläche das gerne auch mit ein. Wenn ihr mir stattdessen Kritiken schicken wollt, Themen anregen oder eben nur eine Mail mit eurer Meinung schreiben wollt, so freue ich mich immer sehr drauf, dann könnt ihr das tun unter Twitter @Rio oder ihr schreibt mir eine Nachricht auf Facebook, das ist Rios Page, die Fanpage davon. Noch besser, ihr schreibt einen Kommentar auf wochensicht.thenetcast.com, immer auf die Mehrzahl achten, oder ihr schreibt eine Mail, wenn es nicht öffentlich sein soll, rio@thenetcast.com. Und so viele Wege, mit mir in Kontakt zu treten, nutzt sie, ja, schickt mir Nachrichten, ich höre sie immer, ich lese sie immer, und keine wird ignoriert, wird alles gespeichert, manchmal muss ich sagen, leider, aber das ist immer so. Okay, dann verabschiede ich mich von euch, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und hoffentlich bis nächste Woche, tschüss!